Rom im heiligen Jahr 2000, zu Beginn der Fastenzeit. Preghiamo perché ciascuno di noi, riconoscendo che lass jeden von uns zur Einsicht gelangen, dass auch Menschen der Kirche im Namen des Glaubens und der Moral in ihrem notwendigen Einsatz zum Schutz der Wahrheit mitunter auf Methoden zurückgegriffen haben, die dem Evangelium nicht entsprechen. Kardinal Josef Ratzinger, damals noch Leiter der Vatikanischen Glaubenskongregation, legt im Petersdom ein feierliches Schuldbekenntnis ab und bittet Gott und die Menschen für die historischen Sünden der katholischen Kirche um Vergebung. Papst Johannes Paul II. Führt das Gebet zu Ende. Herr, du bist der Gott aller Menschen. In manchen Zeiten der Geschichte haben die Christen bisweilen Methoden der Intoleranz zugelassen. Indem sie dem großen Gebot der Liebe nicht folgten, haben sie das Antlitz der Kirche, deiner Braut, entstellt. Erbarme dich deiner sündigen Kinder. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Mit den Methoden der Intoleranz waren gemeint Verfolgung Andersgläubiger, Zwangsbekehrungen, Folter, Inquisition. Durch mehr als 5 Jahrhunderte, von der Etablierung der Inquisition durch Papst Innozenz IV. Anno 1252 bis in die Zeit der Aufklärung, haben die kirchlichen Glaubenshüter eine grausige Blutspur gezogen. Der Begriff Inquisition kommt aus dem Lateinischen. Inquisitio heißt Befragung, Untersuchung. Das bedeutet, hier wie überall in der mittelalterlichen Justiz ging es nicht um Sachbeweise, Indizien, sondern um Geständnisse und Zeugenaussagen. Gegenstand des Inquisitionsverfahrens waren Abweichungen vom Glauben, wie ihn das kirchliche Lehramt definiert hatte. Solche Abgrenzungen und Klassifizierungen begleiten das Christentum von Anfang an. Jesus von Nazareth setzte noch ganz auf die Kraft einer gelebten Überzeugung. Er warb geduldig um Gefolgschaft. Schon in der neutestamentlichen Briefliteratur aus den allerersten christlichen Gemeinden ist dann aber von den Verführern, den Lästerern, den Unvernünftigen die Rede, die man ausschließen muss, um die Lehre und die Gemeinschaft reinzuhalten. Das ist wohl eine zwangsläufige Entwicklung, wenn eine Idee zur Institution wird. Und wenn aus einer verfolgten Sekte, das waren die Christen ja am Anfang, eine Staatsreligion wird. Früh schon haben Theologen und Bischöfe von der politischen Macht verlangt, das Heidentum zu vernichten und Glaubensabweichler unter den Christen zur Raison zu bringen. Was sich die Staatsmacht bisweilen nicht zweimal sagen ließ. Denn auch dort wünschte man sich gehorsame Untertanen mit stromlinienförmiger Gesinnung. Karl der Große machte die heidnischen Sachsen Ende des 8. Jahrhunderts mit brutaler Härte zu Christen und tarnte seine rücksichtslose Macht- und Eroberungspolitik als frommes Werk. Aber in die innerkirchlichen Streitigkeiten um die rechte Lehre mischte sich die Politik in der Regel nicht ein. Und die kirchliche Obrigkeit beließ es meist bei Drohgebärden, nahm aufmüpfige Querdenker allenfalls in Klosterhaft. Warum im 12. und 13. Jahrhundert aus den scharfen Reden plötzlich blutiger Ernst wurde, warum die Kirchenführung innerhalb kurzer Zeit ein perfektes Instrumentarium von Ketzerverfolgung und Aburteilung bis hin zur physischen Vernichtung schuf, das können auch die Fachhistoriker nicht so einfach erklären. Etappen der Eskalation. 1199 verfügte Papst Innozenz III. Die Beschlagnahme der Güter von Ketzern, aber auch von deren Begünstigern, Beherbergern, Verteidigern und Anhängern, wie es im einschlägigen Dekret hieß, ein Gummiparagraph. 1215 schloss das 4. Laterankonzil die verurteilten Ketzer vom Begräbnis in geweihter Erde aus und ordnete ihre Übergabe an die weltlichen Gerichte an. 1224 definierte Kaiser Friedrich II., ansonsten ein undogmatischer, aufgeklärter Geist, Ketzerei als Majestätsbeleidigung, woraus die Todesstrafe folgte. Gleichzeitig führte der König von Frankreich gemeinsam mit den Legaten des Papstes einen Kreuzzug gegen die Katharer, der mit der Unterwerfung des bis dahin weitgehend unabhängigen Südfrankreich unter den König endete. Wieder einmal ein religiös verbrämter Eroberungskrieg, diesmal aber nicht gegen Heiden, sondern gegen Christen, die das Evangelium auf ihre eigene Weise auslegten. Das könnte ein erster Anhaltspunkt für den plötzlich ausgebrochenen Glaubensterror sein. Im geistig regen Klima des 13. Jahrhunderts schossen Gruppen alternativer Christen aus dem Boden, Massenbewegungen wie die Katharer und Waldenser. Sie stellten den in Besitz und Macht verliebten Kirchenfürsten den nackten Gekreuzigten entgegen, predigten eine innerliche, undogmatische Frömmigkeit und hatten auffallend viele Frauen in ihren Reihen. Diese Sekten verstanden sich ausdrücklich als Gegenkirche und Gegengesellschaft. Sie betrachteten die Machtpolitik der Päpste und der als Feldherren und Grundbesitzer auftretenden großen Reichsbischöfe als Verrat am Evangelium. Und sie empfanden das soziale Elend, das man bisher als unabänderliches Schicksal hingenommen hatte, als Skandal für eine Gesellschaft, die sich christlich nannte. Eine Gegenkirche, die das Kirchenregiment das Fürchten lehrte, das war wohl der eine Grund, warum man die Andersdenkenden in den eigenen Reihen nun gnadenlos zu verfolgen begann. Der andere Grund war eine zunehmende Militanz in der Theologie. Augustinus, der durchaus wütend gegen abweichende Ansichten zu kämpfen pflegte, hatte im 4. Jahrhundert gegenüber den Ketzern noch die kluge Parole ausgegeben: Wir möchten sie gebessert haben, nicht getötet. Jetzt forderte der größte aller mittelalterlichen Theologen, Thomas von Aquin, gestorben 1274, offen die Exkommunikation und Hinrichtung von Irrlehrern, freilich erst nach gründlichem Bemühen um ihre Bekehrung. Seine Begründung klingt raffiniert. Die Annahme des Glaubens erfolgt freiwillig. Aber den einmal angenommenen Glauben beizubehalten, ist notwendig. Deshalb ist gegen Heretiker Zwang anzuwenden. Von da war es nur noch ein kleiner Schritt zur Einführung der Folter in das kirchliche Ketzerverfahren im Jahr 1252. Im weltlichen Recht galt die Folter schon lang als legitimes Mittel der Wahrheitsfindung. Ohne Geständnis konnte man ja keinen Angeklagten verurteilen, und da schien jede Methode recht. Papst Innozenz IV. Damals in seiner Bulle Ad Extirpanda. Der Stadtherr oder städtische Amtsträger soll alle Heretiker, derer er habhaft werden konnte, zwingen, ihre Irrtümer ausdrücklich zu gestehen und andere anzuklagen, jedoch ohne ihnen bleibende körperliche Schäden zuzufügen oder sie in Todesgefahr zu bringen. Und dann gab es noch einen letzten Grund: das perfekte Zusammenwirken von geistlicher und weltlicher Macht im Kampf gegen die Ketzerei. Kaiser Friedrich II., gestorben 1250, erließ die umfangreichste einschlägige Gesetzgebung des Mittelalters, die wiederum ins Kirchenrecht übernommen und damit für allgemeingültig erklärt wurde. Diese Ketzergesetze konnten anfangs sogar als Instrument der Rechtskultur gelten. Sie wollten der ausufernden Lynchjustiz ein geordnetes Gerichtsverfahren entgegensetzen. Seit Kaiser Friedrichs Ketzergesetzen und seit der Einführung der Folter in das kirchliche Verfahren 1252 war die Inquisition etabliert. In den folgenden Jahrhunderten wüteten die Ketzergerichte überall in Zentral- und Südeuropa. In England und in den skandinavischen Ländern setzten sie sich nicht durch. Auch in Deutschland gab es Ketzerverfolgungen, oft genug gegen den massiven Widerstand der Bevölkerung. Einer der schlimmsten Inquisitoren war Konrad von Marburg. Er fand Gerichtsverfahren und Beweise nicht selten überflüssig und schickte wahllos Verdächtige auf den Scheiterhaufen mit der zynischen Begründung: 100 Unschuldige wollen wir verbrennen, wenn nur ein Schuldiger dabei ist. Konrad wurde 1233 von Hinterbliebenen seiner Opfer wie ein toller Hund erschlagen. Und niemand trauerte um ihn. Der Inquisitionsprozess vollzog sich nach genau festgelegten Regeln. Die Inquisitoren nahmen an einem ausgewählten Ort Quartier. In sogenannten Ketzerpredigten forderten sie die Ketzer zur Selbstanklage und die übrige Bevölkerung zur Denunziation auf. Dann wurde eine Jury aus zuverlässigen Geistlichen und Laien gebildet und man lud die Verdächtigen zum Verhör oder führte sie aus der Haft vor. So ein Verhör war eine recht einseitige Sache. Der Angeklagte erfuhr nicht, was ihm exakt vorgeworfen wurde und wer ihn beschuldigt hatte. Das war allerdings überall in der zeitgenössischen Justiz so. Und die kirchliche Prozedur räumte dem Angeschuldigten immerhin das Recht ein, seine Feinde zu benennen. Stellte sich heraus, dass diese mit den Denunzianten und Zeugen identisch waren, wurde die Anklage niedergeschlagen. Es kam auch nicht selten vor, dass missgünstige Denunzianten für ihr falsches Zeugnis bestraft wurden. War das Gericht allerdings von der Schuld eines Angeklagten überzeugt und leugnete dieser, ein Irrlehrer zu sein, gab es eine Reihe von Zwangsmitteln, um seinen Widerstand zu brechen. Kerkerhaft und Folter. Gestand er endlich und zeigte Reue, kam er meist mit einer Buße davon. Almosen, Geldstrafe, eine Wallfahrt. Beharrte er dagegen auf seiner Ketzerei, wie immer die aussah, wurde er in der Regel der weltlichen Obrigkeit übergeben. Und das bedeutete den Scheiterhaufen. Einer der bekanntesten Ketzerprozesse ist der gegen die Jungfrau von Orléans, Jeanne d'Arc, 1431 im französischen Rouen. Man warf ihr vor, sich besondere Offenbarungen angemaßt und Gott durch ihre Männerkleidung gelästert zu haben. Die erhaltenen Protokolle zeigen eine erfrischend natürliche, selbstbewusste, vernünftig argumentierende Angeklagte, die sich nicht einschüchtern lässt und die Richter oft genug beschämt. Klassisch ihre Antwort auf die trickreiche Frage, ob sie sicher sei, sich im Stand der Gnade zu befinden. John platzte weder mit einem hochmütigen Ja heraus, noch bekannte sie sich mit einem Nein als verworfene Sünderin. Stattdessen formulierte sie entwaffnend gläubig: Wenn ich es nicht bin, möge Gott mich darein versetzen. Wenn ich es bin, möge er mich darin erhalten. Es dauerte lange, bis man das couragierte Mädchen zum Widerruf ihrer Überzeugungen und zur Unterwerfung unter das Urteil der Kirche bewegen konnte. Die Strafe war deshalb nicht Verbrennung, sondern nur lebenslängliche Kerkerhaft. Die endlich abgegebene Unterwerfungserklärung nahm sie aber nach 3 Tagen zurück. Nur aus Angst vor dem Feuer habe sie abgeschworen. Wutschnaubend verurteilten sie die Inquisitoren daraufhin zum Scheiterhaufen. Auf Betreiben des Urhebers aller Ketzerei seid ihr, o Schmerz, dahin zurückgekehrt, wie der Hund zu seinem Auswurf. Deshalb entscheiden wir, dass ihr wie ein brandiges Glied aus der Einheit der Kirche ausgestoßen und von ihrem Leibe weggerissen werdet, damit ihr die anderen Glieder nicht ansteckt. Oft ging das Verfahren glimpflicher aus. Etwa im Fall der Augustinernonne Hermina aus Piacenza, der man 1581 vorwarf, sie sehne sich danach, protestantisch zu werden, um ein angenehmeres Leben zu haben und einen Ehemann zu bekommen. Die Strafe bestand darin, ihr den Zugang zu Büchern zu verwehren, denn nur daraus konnte sie ihre rebellischen Ideen haben. Und ein gewisser Cristoforo Perpignano musste 1566 in Rom zugeben, zum Judentum konvertiert zu sein. Er wurde zu 5 Jahren Zwangsarbeit auf einer Galeere verurteilt. Wäre er nicht auch noch Bigamist gewesen, wäre die Strafe milder ausgefallen. Überhaupt waren die Methoden der römischen Inquisition noch vergleichsweise human, die Urteilssprüche moderat. Mit der offiziellen Errichtung der Heiligen Römischen und Universalen Inquisition im Jahr 1542 wollte Papst Paul III. Das blühende Denunziantentum und die ausufernde Folterpraxis wieder unter Kontrolle bringen. Die eher behutsam arbeitende, milde Urteile fällende Behörde ließ zwar auch einige Ketzer hinrichten, beziehungsweise, wenn die Anklage posthum erhoben wurde, die Leiche des Verurteilten ausgraben und verbrennen, aber das geschah verhältnismäßig selten. Die römische Inquisition setzte sich auch nicht vorrangig die Ausrottung missliebiger Bewegungen zum Ziel, sondern die Verteidigung der überkommenen Lehre und die kritische Prüfung abweichender Auslegungen. Vor allem aber die Auseinandersetzung mit der mächtig aufblühenden Reformation. Trotzdem reagierten die Römer zornig auf die neue Überwachungsbehörde. 1559, 17 Jahre nach ihrer Gründung, stürmten erregte Bürger den Palazzo der Inquisition, warfen Akten aus dem Fenster, verprügelten die Beamten und zündeten das Gebäude an. Im Kirchenstaat und im südlichen Italien ist jedenfalls nie ein Zauberer oder eine Hexe verbrannt worden, weil die von der römischen Inquisitionsbehörde erlassene strenge Prozessordnung Todesurteile in solchen Fällen so gut wie unmöglich machte. Als Schandfleck in der Geschichte der römischen Inquisition gilt die 1633 erfolgte Verurteilung des Naturwissenschaftlers Galileo Galilei zu lebenslanger Haft, später in Hausarrest abgemildert. Erst 1992 rehabilitierte Johannes Paul II. Den Astronomen hochoffiziell. Ganz anders die Inquisitionsmethoden in Spanien. Ausgesprochen grausam wütete die 1478 errichtete spanische Inquisition, die nicht der Kirche unterstand, sondern der spanischen Krone. Die römische Kurie hatte auf ihr Treiben nur sehr begrenzten Einfluss. Anfangs richtete sich die Verfolgung vor allem gegen zum Christentum übergetretene Juden und Muslime, denen man vorwarf, heimlich ihren alten Glauben weiter zu praktizieren. Allein in Toledo wurden im 15. Jahrhundert 900 getaufte Juden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Später scheint man auch in Spanien mit den Todesurteilen vorsichtiger geworden zu sein. Im 16. und 17. Jahrhundert, als es kaum mehr getaufte Juden und Muslime in Spanien gab und stattdessen gegen Gotteslästerer, Lutheraner, Atheisten verhandelt wurde, gab es nach jüngsten Forschungen exakt 44.647 Inquisitionsprozesse, von denen aber lediglich 1,8% mit einer Hinrichtung endeten und weitere 1,7% mit der ersatzweisen Verbrennung einer Strohpuppe, weil sich der Angeklagte rechtzeitig davongemacht hatte. Eine sehr beliebte und häufig ausgesprochene Strafe bestand darin, das Vermögen des Delinquenten zu konfiszieren, denn dadurch finanzierte sich die Behörde. In der Neuzeit ändert sich die Strategie der Kirchenführung. Bindung des Gewissens statt Drohung mit Kerker und Scheiterhaufen. Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das von 1962 bis 1965 stattfand, wird ein erstaunlicher Sinneswandel sichtbar. Die katholische Weltkirche bekennt sich zur Religions- und Gewissensfreiheit. Die Wahrheit soll verkündet und vorgelebt, aber niemandem aufgezwungen werden. 1998 schließlich öffnete der damalige Präfekt der Vatikanischen Kongregation für die Glaubenslehre, Kardinal Josef Ratzinger, das Geheimarchiv der römischen Inquisition für die Forschung. 4.500 Aktenkonvolute warten dort in den Kellern des Palazzo del Sant'Uffizio auf sachkundige Historiker. Verhörprotokolle, Gutachten, Aussagen von Denunzianten, Gerichtsurteile, Bilanzen über gezahlte Bestechungsgelder. Das geistige Klima in der Kirche hat sich geändert, unwiderruflich. 1968 veröffentlichten namhafte Wissenschaftler eine Erklärung zur Freiheit der Theologie, in der es heißt: Wir sind uns wohl bewusst, dass auch wir Theologen in unserer Theologie irren können. Aber wir sind überzeugt, dass irrige theologische Auffassungen nicht durch Zwangsmaßnahmen erledigt werden können. In unserer Welt können sie wirkungsvoll nur durch eine unbehinderte, sachliche, wissenschaftliche Diskussion korrigiert werden, in der die Wahrheit durch sich selbst siegen kann. Einer der Unterzeichner der Erklärung hieß Josef Ratzinger, heute Papst Benedikt XVI.